1. Dies ist der Siegen, mit dem Mos, der Mann Gottes, die Israeliten vor seinem bewussten Händen tot segnet. 2. Er sagt, der Herr kam vom Sinai her und erschien ihnen von seer ausy ein Strahlens Licht, luktet vom Gebirge peran Herabund kam nach Meribathcades, waren zu seiner Rechten ein Lodens für sie Brantier 3. A hekte sein vok mit lieb, al sein geheiligten stehen unter seinem Schutz, und sie folten gehorsam seinen Schritten im sein Wort zu empfangen. For Mos hat uns das Gesetz verordnet, das als Kospers erbe für die Gemeinschaft Jacobs gilt. 5. So word Gott König in Jeshurun, als die Anführer des Volks und die Stamm Israels gemeinsam zusammenkamen. 6. Über Ruben sagte, Ruben soll im Leben bleiben und nicht austerben, und die Saal seiner Männer soll nicht zu Gering werden. 7. Über Judah sprach die Siegen, Erhor, Herr, den Ruf Judas und für in zu seinem Volk Zurück, lassen mit seinen Handen für sein Sash Kampfen und sei im ein Hilfgegen sein Bedranger. 8. Über Levi erklärte, den Tumim und Urim gehoren dem Mann, der dir true ergeben ist, den du bei Masse geprüft und den Wassen von Meriba herausfordertest. 9. Levi sagt über sein Eltern, dass sie nicht ken, und erkannte sein Bruder und kinder nichten, weil den Gebot befolgt und deinen Bund true bewahrt. 10. Sie lehren Jacob den Rechtsordnungen und Israel den Weisungen, sie bringen Raucherwerk vor dich und opfern Brandopfer auf deinem Alter. 11. Segner, Herr, seinen Wohlstand und nimm das Werk seiner Hand wohlwollenden, zuschmettere die Kraft seiner Gegner und seiner Hossier, damit sie sich nie wieder erheben können. 12. Über Benjamin sagte, als der Jeliab des Herrn wohnte in Sicherheit bei ihm, Gott beschützt in Allerzeit und hat sein Wohnungswischen seinen Bergrücken aufgeschlagen. 13. Über Joseph sagte, sein Land sei vom Herrn gesegnet mit den kostbaren Gaben des Himmels, dem Tau, und mit den Wasserwerten, die in der Tief verborgen liegen. 14. Es soll gesegnet sein mit den besten Früchten, die durch die Sun reifen, und mit dem Ertrag, den die Mundfasen herverbringen. 15. Ibenso mit den Erlesensten Erzunissen der Juralten Berge und dem Reichtum der Eugen Hugel. 16. Mit den kostbarsten Gaben der Oder und Ira Full Soi mit dem Wohlwollen dessen, der im Dornbusch wohnte, dieser Siegen Ruher auf dem Haupt Josephs, der unter seinen Bruden ein Herausregen Stellung einnimmt. 17. Sein Maidstout gleich der eins Erstgeboren in Stias, und sein Horner sin so machtig wie die eins Wildoxen, mit denen die Volke bis und die Enden der Oder Niederstost, die sin die Zentausend Ephraims und die Tausend Manasses. 18. Über Sebulon sagte, Freudich, Sebulon, über den Unternehmungen in der Fern, und du, Issachar, über den Ruhe in den Zelten. 19. Sie laden Volke auf den Berg ein, am dort Rechmassage opfer dazu bringen, den Sie gewinnen Reichtum aus dem Überfluss des Meers und den Verborgen in Schatzen des Sands. 20. Über Gad sagte, Gepriesen Sie Gott, der Gad way ten Raum verschafft, hat sich wie ein Low in Niedergelassen und Zereus so wohl den Arm als Orch den Kopf seiner Butte. 21. Erwollte den Bessentiel des Lands für sich aus, da dort das Erbteil eins Anführers reserviert war, kam mit den Haupten des Volks und Volstreckte die gerechte Keet des Herrn soe sein Erteil gemeinsam mit Israel. 22. Über Dan sagte, Dan ist ein junger Low, der mit einem Sprung aus Basen harvestest. 23. Über Naphtali sagte, Naphtali ist reichlich mit Nade beschenkt und erfüllt mit dem Siegen des Herrn, soll den See und das Sudlich Land in Besitz nehmen. 24. Über Asa sagte, Asa sei der gesegnetste unter den Sonen, er soll bei seinen Bruden sehr beliebt sein und seinen Fass in Kospers all Torchen. 25. Dein Tor soll in Dirt Regal aus Eisen und Bronze gesichert sein, und Dein Kraft soll so lange. Anhalten, why du lebst? 26. Es gibt niemanden, der dem Gott Jeshuruns gleicht, der zu deiner Hilfe über den Himmel reitet und in seiner Erhabenheit auf den Wolken erscheint. 27. Der Uige Gott ist ein sich hier zuflucht, und unter dir befinden sich sein Uigen Arm, vertrieb den Feind vor dir und gab den Befehl, in zu vernichten. 28. So won't he Israel in Sicherheit, and die quell Jacobs blieb angestort in einem Land voller Getreide und Wein, waren sein Himmel tau herabregnen ließ. 29. Glücklich bist du, Israel. Where is dir Glücklich? Du bist ein Volk, das durch den Herrn geretet word, of ister Schild, der dir Schutz bietet, und das Schwert, das dich zum Sieg führt, so dass dein Feinde sich dir unterwerfen und du über ihr Hohen schreitest.